Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 497, an Goethe, Jena, den 31. August 1798. Wenn ich es irgend einrichten kann und mein Befinden es erlaubt, so komme ich nächste Woche gewiss auf einige Tage hinüber. Freilich muß ich mit meinen Beiträgen zum Almanach im Reinen sein, dazu aber kann binnen 4 Tagen Rat werden, denn es sind 2 Balladen fertig, welche zusammen 20 Seiten gedruckt betragen, und das Gedicht, woran ich eben jetzt bin, wird auch zwischen 10 und 12 Seiten bekommen, so daß ich also mit dem schon abgedruckten Gedicht doch ein Kontingent von 36 bis 40 Seiten zusammenbringe, außerdem, was vielleicht noch der Zufall binnen den nächsten 14 Tagen beschert. Ich kann dann mit weniger Sorge bei Ihnen sein und auch den Gedanken an den Wallensteinraum geben. Sie haben recht, dass gewisse Stimmungen, die Sie erregt haben, bei diesen Herren nachhallen. Diese moralischen Gemüter treffen aber die Mitte selten, und wenn sie menschlich werden, so wird gleich etwas Plattes daraus. Zur nunmehrigen völligen Ausfertigung des ersten Stücks der Propyläen wünsche ich Glück. Ich bin recht verlangend, es im Druck zu lesen und mich dann mit Ruhe darüber zu machen. Auf einen Beitrag von mir für das 4. Stück dürfen Sie sicher rechnen, denn ich brauche zur Beendigung des Wallensteins allerhöchstens noch den Rest dieses Jahres. Die Ausarbeitung des Stücks fürs Theater als einer bloßen Verstandessache kann ich schon mit einem andern besonders theoretischen Geschäft zugleich vornehmen. Ich freue mich, den Theaterbau mit anzusehen und glaube Ihnen, dass der Anblick der Bretter allerlei erwecken wird. Es ist mir neulich aufgefallen, was ich in einer Zeitschrift oder Zeitung las, dass das Hamburger Publikum sich über die Wiederholung der iflandischen Stücke beklage und sie satt sei. Wenn dies einen analogischen Schluss auf andere Städte erlaubt, so würde mein Wallenstein einen günstigen Moment treffen. Unwahrscheinlich ist es nicht, dass das Publikum sich selbst nicht mehr sehen mag. Es fühlt sich in gar zu schlechter Gesellschaft. Die Begierde nach jenen Stücken scheint mir auch mehr durch einen Überdruss an den Ritterschauspielen erzeugt oder wenigstens verstärkt worden zu sein. Man wollte sich von Verzerrungen erholen, aber das lange Angaffen eines Alltagsgesichts muß endlich freilich auch ermüden. Die ersten Bogen von den Propyläen sowie die Decken zum Almanach werde ich wohl selbst bei Ihnen in Augenschein nehmen. Werde ich die paar Tage bei Meiern logieren können, ohne ihn zu genieren? Leben Sie recht wohl. Meine Frau grüßt Sie aufs Beste. S.C.H.